Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 278 an Goethe, Jena, den 10. Februar 1797. Es ist mir dieser Tage der Brief von Meyern wieder in die Hände gefallen, worin er den ersten Teil seiner Reise bis Nürnberg beschreibt. Dieser Brief gefällt mir gar wohl, und wenn sich noch 3, 4 andere daran anschließen ließen, so wäre es ein angenehmer Beitrag für die Horen, und die paar Louis-d'Or könnte Meyer auch mitnehmen. Ich lege Ihnen die Kopia hier bei. Von Nikolai in Berlin ist ein Buch gegen die Xenien erschienen, ich habe es aber noch nicht zu Gesichte bekommen. Ich habe jetzt ein zweites Gebot auf meinen schmittischen Garten getan, 1150 Reichstaler, und hoffe ihn um 1200 zu bekommen. Es ist vorderhand zwar nur ein leichtes Sommerhaus und wird auch wohl noch 100 Taler kosten, um nur im Sommer bewohnbar zu sein, aber diese Verbesserung meiner Existenz ist mir alles wert. Wenn ich erst im Besitz bin und Sie hier sind, dann wollen wir Sie bitten, uns zu raten und zu helfen. Alles weitere mündlich. Ich hoffe, Sie übermorgen gewiss zu sehen, schicke aber doch auf jeden Fall die Horen heute mit. Inlage an Herdern bitte abgeben zu lassen. Der Auftrag an meinen Schwager ist besorgt. Leben Sie recht wohl. S.C.H.